for Vitor, please. Vitor, I know you hate it. I know you don't want to hear about it, but, I mean, it's all anybody's talking about. Joe Rogan even tweeted about it. I mean, how frustrating is it that every time you do something good, people just want to ask you about testosterone and how much that's playing in your life? And can you just address that? Can somebody beat him up for me, please? Okay. Can somebody beat him up? Dile Krish. Hello, Ricky. Ich habe dich heute auf Portugiesisch begrüßt, ganz spontan, wie es so meine Art ist. Warum lachst du denn da so? Nee, alles gut. Nur weil ich ein bisschen Portugiesisch kann. Ja, nein, ich vergessen das ja. Ich war im Portugiesischunterricht. Heute noch oder was? Heute Mittag. Ja. War ich im Portugiesischunterricht und habe. Was denn? Nein, nichts, nichts. Und habe zum Beispiel gelernt, dass der heutige Tag auf Portugiesisch Sabado ausgesprochen wird. Mhm. Nimmst du auch schon Trainingsstunden bei Gracies? Absolut, da bin ich absolut wirklich mit dabei. Also ich bin im Endeffekt Gracies. Ich bin in Gracies mittlerweile schon. Mhm. Ja, jetzt fängt das hier schon wieder mit so einem Klamauk an. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das war in der letzten Ausgabe so schön sachlich und profund. Ja. Das müssen wir hier nicht gleich wieder mit dem Arsch einreißen. Das ist wahr. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere richtige MMA-Fan auch mal zugehört hat jetzt. Und jetzt machen wir es schon wieder kaputt. Gut sein, ja. Er hatte jetzt in der letzten Ausgabe eine richtig schöne Sternstunde. Ja. Und dann denkt er sich, wow, gleich die nächste. Nix da, gleich wieder Klamauk. Apropos Klamauk. Und noch durchschnittliche Fight Night Card. Es ist soweit, Chris. Unsere Aktion muss an dieser Stelle erwähnt werden. Aktion 20 auf iTunes. Sie läuft natürlich noch. Ja. Wir wollen bis zum Ende des Jahres 20 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes schaffen. Wir wissen, diese Ziele sind sehr ambitioniert. Aber wir wissen auch, wenn es eine Crowd da draußen gibt, die uns diesen Wunsch erfüllen kann, dann ist es die MMA Radio Crowd. Ja. Und ich kann an dieser Stelle verkünden, wir sind jetzt im Besitz von 18 5-Sterne-Bewertungen. Irre. Das ist irre. Das ist absolut irre. Und ich glaube, die Bewertung von Renner Wade habe ich schon vorgelesen. Jetzt kommt die Bewertung von Waterboy Ares oder Ares. Aber wahrscheinlich Ares, oder? Bin wahrscheinlich ein TNA-Fan. Vielleicht. Er schreibt top. Für MMA-Fans, die hierzulande leider viel zu wenig Futter bekommen, ein absolutes Muss. Weiter so, Daumen hoch, Chris. Und da siehst du es. Wir sind auch bei MMA-Fans offensichtlich zumindest das mal auf dem Radar. Zumindest. Ja, aber. Das ist ja eine Basis. Es ist eine Basis, aber ich bin mir sicher, wo einer ist, sind auch mehrere. Sind auch zwei. Und das heißt, diese zwei, wir brauchen nur noch zwei. Zwei, dann hätten wir schon den ersten Teil unserer großartigen Aktion erreicht. Aktion 20 auf iTunes. Dann haben wir hier im. Es gibt halt noch so ein Problemkind bei unserer Aktion. Das betrifft die Aktion 50. Mhm. Ja, das sind die 50. Wann gibt es eigentlich die von mir geforderten Jingles für die beiden Aktionen, die eingesprochenen mit Soundeffekt? Ich würde gern meine Familie häufiger sehen als allererstes. Und danach mache ich die Jingles, okay? Finde ich fragwürdig, diese Denkweise, aber okay, muss ich mit leben. Ja, da bin ich einfach konservativ. Ich will aber auch so Sachen wie keine Kruzifixe, ach nee, das ist ja gar nicht konservativ. Ja, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Facebook, meine lieben Freunde, da könntet ihr uns noch so ein bisschen den Arsch retten, auf Deutsch gesagt. facebook.com/mmaradio.de hat nämlich nur 34 Likes. Das ist natürlich nicht viel. ganz klar. Da fehlen auch noch 16 bis zum Jahresende, um wirklich so eine Aktion 50 letzten Endes, ja, um da einfach abzuliefern. Ja? Bei Twitter sieht es gar nicht so schlecht aus, Chris. Wie ist da der Stand? Wir haben mehr Twitter-Follower als Facebook-Likes, nämlich 42 Twitter-Follower. Mhm. Also da bin ich ganz zufrieden. Aber Facebook ist ein Sorgenkind. Ist ein Sorgenkind und ich weiß nicht, liegt es an uns oder ist es das Medium? Stirbt Facebook aus? Das ist die Frage, die es zu klären. Nachdem Twitter ja gestern in die Börse gegangen ist und auch schon mal direkt seinen Wert verdoppelt hat, das ist ja der Wahnsinn. Ja, kenne ich sonst nur von unseren Podcasts. Absolut. Wer also für 100 Millionen im Prinzip Aktien von Twitter gekauft hat, hatte einen Tag später 200 Millionen Euro und also 100 Millionen Euro Gewinn. Man muss ja aber noch 30% absetzen an das Regime. Also 70 Millionen netto reingewinnen, wenn ihr Twitter-Aktien gekauft habt. Aber wenn ihr natürlich wollt, dass wie heißt der Podcast hier? MMA Radio an die Börse geht, dann schickt uns bitte so ein Formular, wie man sich dann da anmeldet. Genau. Wahrscheinlich gibt es da so eine Verifizierungs-E-Mail. Übrigens, wo ich gerade Formular ausfüllen angesprochen habe, das kommt mir gerade in den Kopf. Ich habe heute Nachmittag habe ich meinen Stromanbieter gewechselt. Ist das nicht unglaublich spannend? Wahnsinn. Also das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das mache ich eigentlich. Also ich gucke so alle 6-7 Monate gucke ich mal, was so abgeht auf dem Strommarkt. Bist du bei welchem Dealer? Ich bin ja jetzt auch aktuell beim Wechseln. Bis zuletzt war ich bei Maingau und jetzt schwenke ich um auf Grünwelt oder sowas. Grüne Welt oder irgendwie sowas. Mhm. Die sind jetzt ein bisschen billiger. Ich bin jetzt bei Eprimo. Ja, okay. Und da hat der Mann zu mir gesagt, wollen Sie Ökostrom oder konventionellen Strom? Da habe ich gesagt, ich bin in der Solarbranche arbeitstätig. Und gehen Sie mit dem weg mit so einem scheiß Ökostrom, hat er sich erstmal totgelacht. War ein unfassbar, sehr menschliches Verkaufsgespräch auch. So kennt und man dich. Ich habe mich auch ein Stück weit verliebt in den Menschen. Oh. Hm? Naja. Nummer habe ich ja Gott sei Dank. Sein, dass daran unsere Podcast-Ambitionen dann vielleicht, dass die da auf der Strecke bleiben. Ich hoffe es nicht, aber möglich ist es. Chris verliebt sich in einen Werbebeauftragten von Eprimo und MMA Radio. Könnte drunter leiden, Chris. Man weiß es nicht. Wir warten mal ab. Nur menschlich. Gibt es eigentlich einen schwulen MMA-Fighter? Ja, klar. Wen denn? Ach so, nee, schwul nicht, aber lesbisch. Ben Henderson. Nein, Quatsch, würde ich niemals sagen, wenn er es nicht ist. Aber lesbisch gibt's. Liz Carmouche. Liz Carmouche und Pennington. Ach, wie heißt der denn vorne rum? Die jetzt bei Ultimate Fighter ist. Ach, Pennington, wie heißt der denn? Oh, ich finde die irgendwie geil. Ich bin ganz ehrlich. Also ich mag die sehr. Du kannst sie ja mal googeln, wenn ich dir den kompletten Namen sagen kann. Heißt sie überhaupt? Pennington heißt sie mit Nachnamen? Ja. Würde der UFC Pennington schon reichen, was? Raquel Pennington, so heißt sie. Raquel Pennington. Ja. Ich finde die irgendwie heiß. Ich weiß auch nicht, also wo sie da mal so in Mädelsklamotten mit einem Kleid und so rumgerannt ist. Nicht, sondern einfach so, wie sie ist. Finde ich die irgendwie geil. Ich weiß nicht, warum. Ich mag sie. Lass uns aber ganz kurz noch auf eine wirklich wichtige Nachricht eingehen. Das Cyborg ist uns ja nicht ganz so zugewandt, muss man sagen. Also da kommen wenig Reaktionen. Aber wenn mal Reaktionen kommen, dann freuen wir uns. Zum Beispiel hat Gabe Gonzaga uns geschrieben auf dem Cyborg. Und ich finde, das sollte erwähnt werden. Ist das Dana? Nee, das ist die Gabe Gonzaga-Musik. Immer wenn ich die Gabe Gonzaga irgendwo zitiere, dann kommt so eine Musik. Er hat geschrieben, zu unserer vorletzten Folge, das war die Prediction Show für Fight for the Troops, wiederholt ganz großes Kino. Ich kenne keinen Podcast, bei dem ich so lachen muss. Selbstverständlich im positiven Sinne, meine Herren. Hier wird die Unterhaltung für den kleinen Mann noch mit einem ganz großen U geschrieben. Weiter so. Irgendwann bezahle ich dafür auch mal legal und downloade nicht den Torrent. Das ist absolut richtig. Ach, du weißt wieder nicht, was ein Torrent ist, oder was? Ich du, weiß nicht, was ein Witz nicht verstanden, oder wie? Doch, doch. Ja, lädt uns illegal im Internet runter, Chris. Und das kann man natürlich. Und zwar bei Pirate Bay. Ist kein Scheiß. Da gibt's ja MMA Radio als Torrent. Illegal. Das ist unfassbar. Wir sind mittlerweile so gefragt, dass manche Leute uns illegal downloaden. Finde ich großartig. Mhm. Aber natürlich nochmal zu dieser Nachricht. Vielen Dank, lieber Gabe. Wir freuen uns, wenn das Cyborg uns auch ab und zu mal Resonanzen zukommen lässt. Wir sind da wirklich, in den USA sagt man, glaube ich, das rothaarige Kind, oder? The red-headed stepchild? Ja, oder rothaarige Stiefkind, noch schlimmer. Ich glaube, das sind wir im Cyborg. Aber gut, wir haben es uns nicht ausgesucht. Wir wollen über die UFC reden, weil wir sie so sehr mögen. Wir sind einfach Fans. In dieser Ausgabe sind wir leider nicht besonders lustig. Liegt daran, dass wir keine Zeit haben. Richtig. Dabei hatte ich Mörder-Gags auf der Pfanne. Aber Chris, ich bin schuld. Du bist schuld. Du drängst mich hier durch diesen Podcast durch, der mir sonst so viel Spaß macht, weil ich mich entspannt zurücklehnen kann und mit dir Spaß haben kann. Und heute muss ich wieder alles so schnell, hier die News und da die Card. Und dann muss ich mit Chris wieder Lust auf das nächste Event machen und das alles möglichst in den nächsten 45 Minuten. Ja, es tut mir leid, heute gibt es noch Massenverfolgung in der Hannover Innenstadt. Das würde ich mir gerne angucken. Es ist aber, naja, ich nehme es einfach mal so hin. Was ich noch sagen wollte, weil es mir aufgefallen ist, dass es bei iTunes ja nur die letzten 10 Folgen immer zu hören gibt, sollte es Leute geben, die später zu MMA Radio gestoßen sind und sich jetzt wundern, warum sie nur Folge 6 bis 15 downloaden können oder keine Ahnung, auf welchem Stand wir jetzt aktuell sind, wenn ihr diese Folge hört. Alle weiteren Folgen, die wir bislang veröffentlicht haben, findet ihr natürlich auf mmaradio.wordpress.com. Da gibt es ein Archiv, wie ich finde, sogar ein relativ gut einsichtliches Archiv. Chris, hast du schon mal unser Podcast-Archiv dir angeguckt? Selbstverständlich. Und ich finde, da kann man relativ schnell das im Endeffekt wiederfinden, was man sucht. Alles schön aufgelistet. Länge, Datum, Titel. Wüsste jetzt nicht, was ich da noch für Informationen bräuchte. Richtig. Und sollte da Bedarf sein, könnt ihr euch da mal ein bisschen durchklicken. Ich dachte, ich sag das mal hier dazu, weil ich das echt ein bisschen doof finde. Das liegt an Feedburner. Aktuell veröffentlichen wir ja über Feedburner. Ja. Aber das alles könnte sich ganz, ganz schnell ändern. 16 Facebook-Likes noch dazu. 8 Follows auf Twitter oder wie das da heißt. Und 2 5-Sterne-Bewertungen und MMA Radio wird professionell. Übrigens, schöner Spruch neulich von Tim Pritlove. Professionell bedeutet einfach nur, dass sie Geld dafür bekommen, dass sie scheiße sind. Ach so. Finde ich gut. In unserem Fall würde professionell ja bedeuten, dass wir erstmal mehr Geld reinstecken. Bei uns bedeutet professionell, bei uns hat das Wort Professionalität einfach wirklich noch eine Bedeutung. Und zwar die richtige. Ja. Manu Thiele übrigens ist heute bei der Pressekonferenz des FC Bayerns gewesen und hat Pep Guardiola Fragen stellen dürfen. Ich dachte, ich ziehe deine Stimmung einfach mal runter, bevor wir jetzt hier loslegen. Ich freue mich dafür, den Manu. Ja, klar. Ist doch cool, oder? Ja. Finde ich schon. UFC. UFC ist unser Thema und aktuell kann man bei der UFC voten, wer auf das EA Sports Cover soll. Wir haben vor ein paar Ausgaben schon mal darüber gesprochen und so, sind so ein bisschen durchgegangen, wen wir da wohin wählen würden. Ich will das jetzt gar nicht so sehr ausschlachten, außer du hast da noch Bock auf die von der UFC aufgestellten Begegnungen einzugehen. Nee. Okay. Dann dennoch, die UFC hat ja John Jones sozusagen, bei John Jones kommt es übrigens auch immer, hat ja John Jones sozusagen festgelegt, dass er auf dem Cover ist, beziehungsweise vielleicht war es auch EA Sports, ich weiß es nicht genau. Fakt ist, der muss sich nicht zur Wahl stellen. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, Chris, die ich dir jetzt wiederum stelle, hat die UFC vielleicht Angst, dass die Fans ihn nicht aufs Cover wählen würden? Weil John Jones ist ja eher so ein bisschen, ja, nicht unbedingt der größte Liebling. Nein. Und vielleicht sagt die UFC, hey, wir wollen aber diesen Typen, das ist unser Number One Guy, den wollen wir definitiv hier auf dem Cover haben, deswegen wird da nicht gevotet. Kann natürlich sein. Andererseits gibt es natürlich das Gegenbeispiel von der FIFA-Serie, da gibt es ja auch immer Lionel Messi, der von EA Sports gepusht wird, auch irgendwie vielleicht einen anderen Vertrag hat oder einen speziellen Vertrag, der ist ja immer drauf. Und da gibt es noch so einen... Moment. Lionel Messi ist auf jedem Cover von FIFA... Das Jahr. Echt? Kannst du gerne mal googeln. Nee, brauche ich nicht. Da habe ich ja den richtigen Mann hier an der Strippe. Da, ja. da brauche ich überhaupt nicht. Ist halt jedes Jahr drauf und dann kommt immer einer dazu. In Österreich ist es David Alaba und Lionel Messi. In der Schweiz ist es Serdar Shaqiri und Lionel Messi. Bei uns ist es sonst auch mal Schweinsteiger oder Adler ist mal drauf. Lass mich raten. Diesmal ist es Lionel Messi und... Lionel Messi. Und Lodder Matthäus. Fast, nein. Dieses, der ja, Raphael. Der Raphael ist es. Klar, dann damit ziehst du auch Verkäufe, wenn du da so einen Mongoloiden aufs Cover legst. Nee, dieses Jahr gab es tatsächlich ein paar Probleme und man hatte, weil Deutschland einer der stärksten Märkte ist, wollte man sich da erst mit keinem Verein verscherzen, weil wenn da irgendwie ein Schalker drauf ist, gibt es dann Probleme mit Dortmunder Fans. Da gibt es diesmal nur Lionel Messi bei uns in Deutschland. Aber das einzigste Land, wo nur Lionel Messi drauf ist, ist Deutschland. Ansonsten ist überall noch wer anders drauf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei EA Sports auch so ist. Denn sie wollen ja, wie es aussieht, jedes Jahr jetzt ein MMA-Game, Quatsch, ein UFC-Game rausbringen. Und vielleicht wechselt es dann. Und es wird immer wieder dieser Top-Guy sein, John Jones, ob der jetzt von der UFC ausgewählt ist oder von EA Sports. Ich kann mir hübschere Kerle vorstellen. Ne? Aber mal ganz kurz, wer ist denn in Spanien noch neben Lionel Messi drauf? Weiß nicht, Lionel Messi ist ja Argentinier, von daher. Ja, gut, aber ich würde jetzt mal Lionel Messi, klar, natürlich. Xavi oder so, ich gucke das mal kurz nach, aber ich weiß nicht, von wem das ausgeht, dass da John Jones vorne drauf ist. Es kann von allen Seiten her sein. Nee, das war ja nicht meine Frage, sondern ich habe die Vermutung, dass die UFC da auf Nummer sicher gehen wollte. Weiß ich nicht. Könnte sein. Eine Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, ist, warum ist Cain Velasquez nicht mit in der Verlosung? Und da hat sich Dana White dazu geäußert, denn Kane hat ganz klar gesagt, hey, ich bin der Heavyweight-Champion und eigentlich sollte er der Heavyweight-Champion auch auf dem Cover sein. Und ja, wenn es darum geht, dass man hier votet, da habe ich auch keinen Bock drauf dann. Ja, Kane Velasquez ist schwierig zu vermarkten. Entweder bin ich auf dem Cover, aber über mich lasse ich nicht voten. Fertig. Das hat er gesagt. Und es gab von EA Sports zuerst übrigens auch eine Aussage, die jetzt scheinbar ja nicht stimmt, dass man sich mit Cain Velasquez auf keinen Deal einigen konnte und deswegen er nicht dabei ist. Und Dana hat das Ganze entkräftet, hat gesagt, das ist Bullshit, Cain hat einfach keinen Bock, sich dafür ein Voting aufzustellen, weil er der Meinung ist, ein World Heavyweight Champion ist entweder auf dem Cover oder dann halt nicht, aber definitiv nicht in so einem Voting mit so anderen Affen. Also so hat es Cain nicht gesagt, aber so würde ich es runterbrechen. Es sieht so aus, wenn nur Lionel Messi drauf ist. Also nochmal, in Polen ist Lewandowski drauf, in Italien Arturo Vidal. Also das ist immer, changiert halt immer, ne? Gut. Kannst du nicht sagen, warum das da... Ich war ja auch schon fast beim nächsten Thema, nämlich Cain Velasquez und seine Gründe, warum er sich für das Voting nicht aufstellen lässt. Kannst du das nachvollziehen oder findest du, ja gut, jetzt bleibt mal auf dem Teppich, es gibt halt einfach größere Player offensichtlich aktuell in der UFC, oder sagst du, nö, also kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn du da jetzt ansprichst, dass da Benson Henderson nicht hingehört, was du ja, glaube ich, auch von ausgehst. Das ist, sag mal, du bist ja paranoid mit diesem Halbaffen. Also, jetzt mal ehrlich, Benson Henderson... Oh, ich weiß, wer in Spanien drauf ist. Gareth Bale ist im Real Madrid-Trikot drauf. Okay, aber der geht mir ja echt am Arsch vorbei, Benson Henderson. Ich rede ja hier wirklich jetzt von... nicht, ich rede jetzt auch nicht von Anthony Pettis, aber... Cain Velasquez ist World Champion und muss im Prinzip müssen alle Champions da mal drauf. Ist für mich einer der Top 5 Guys in der UFC. So. Ja, absolut. Und er sagt jetzt, wenn ich nicht von vornherein auf diesem Cover bin, dann stelle ich mich hier auch nicht zu irgendwelchen Votings zur Verfügung. Finde ich völlig legitim. Es gibt bei so Votings immer die Gefahr, dass du halt nicht gewotet wirst. Und er ist der Heavyweight Champion der UFC. Und wenn ich von vornherein nicht auf dem Cover bin, dann gar nicht, Freunde. Aber hey, also, Aber hat so ein GSP nicht zum Beispiel auch was zu verlieren, wenn er sich da mit reinwirft in die Verlosung? Absolut hat er auch was zu verlieren, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei ihm auch der Fall gewesen wäre, wenn er jetzt gegen Cain Velasquez gewonnen hätte und das Gold geholt hätte, aber schon was zu verlieren. Aber ich glaube, so groß wird da das Voting auch nicht an eine große Glocke gehangen, wurde ja nicht mal bei Fight for the Troops irgendwie erwähnt oder so. Also ich glaube, das liegt daran, dass er einfach Velasquez da nicht verlieren wollte, weil er einfach kein Verlierertyp ist. Das ist schon so ein Internetding, ganz klar. Ist ja ganz logisch. Aber jetzt will ich doch noch mal ganz kurz diese Geschichte durchgehen, Chris. Mhm. Auch wenn du der Meinung bist, wir haben nicht so viel Zeit, aber jetzt gucken wir mal. Uriah Faber gegen Michael Bisping. Dein Vote? Uriah Faber. Meins auch. Johnny Hendricks, Dominic Cruz. Dominic Cruz habe ich leider noch nie gesehen. Tut mir leid, Johnny Hendricks, ganz klar. Auch bei mir. Anthony Pettis gegen Demetrius Johnson. Finde ich beide exciting. Ich finde Demetrius Johnson persönlich ein bisschen besser, aber ich sage Anthony Pettis, weil er einfach ein hübscher Kerl ist. Habe ich auch gemacht. Jetzt fand ich es schon ein bisschen schwierig. Alexander Gustafsson gegen Daniel Cormier. Oh, schweres Ding. Ja, oh, DC gehört nicht auf dem Cover. Aber andererseits. Also kann ich kurz sagen, Gustafsson, guck mal, da würde ich es zum Beispiel so machen: machst du John Jones und Gustafsson für Skandinavien auf die Box. Ja, ich habe auch Gustafsson genommen und zwar erstens mal, weil ich ihn so durch seinen letzten Kampf ein bisschen so einfach cooler einschätze. Und weil ich das auch cool finden würde, wenn die UFC damit ein Zeichen setzt und neben einem Kämpfer von einem etablierten Markt auch noch einen Europäer mit aufs Cover bekommt. Deswegen habe ich Gustafsson genommen. Ja. Mhm. Was man kurz dazu sagen muss, also vielleicht haben es manche nicht gehört, die UFC stellt praktisch diverse Kämpfer, die wir euch jetzt vorlesen, in mehreren Runden gegeneinander. Also es gibt jetzt die erste Runde, da gibt es eben diese Abstimmungsfights, nenne ich sie jetzt mal. Und der Sieger der von uns jetzt hier genannten Abstimmungsfights kommt in die nächste Runde und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es halt einen, der mit John Jones dann noch aufs Cover darf. Nur kurz, um das zu vervollständigen. Georg Sand-Petermännchen gegen Chris Weidman. Petermännchen, ganz ja, klar. Bei mir hat in den Primetime-Ausgaben Petermännchen im Moment stark an Kredit gewonnen. Ja, und jetzt wieder eine ganz schwere Nummer. Junior dos Santos gegen Jair Sonnen. Oh, boah, was ist das für ein Fight, Alter? Dann hast du. Ich habe JDS genommen. Ich habe JDS genommen, weil ich ein bisschen der Meinung bin, dass Jair Sonnen ist zu sehr. Ich weiß nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, das wäre so ein. Nicht für den durchschnittlichen Zuschauer jemand, den der jetzt so groß auf der Karte hat. Also, weißt du, einfach so. Der ist zwar interessant und so, aber auch in seinen Titelkämpfen hat er dann ja eben nichts gewonnen, aber Dos Santos war ja wenigstens mal Champion und weiß nicht, ich glaube, Dos Santos würde ich eher aufs Cover wählen als. Es ist einfach vertretbarer, weil er einfach sportlich schon alles erreicht hat. Alles, ne? Er ist World Champion gewesen. Nicht lang, aber. Können wir uns also einigen. Aldo ausgelassen? Nee, da komme ich jetzt dazu. Aldo gegen Benson Henderson. Also kann ich auch gleich mal dazu sagen, ich habe Benson Henderson genommen, weil Jose Aldo. Ich sieht glaube, aus wie ein Verbrecher, also war ehrlich. Aber auch noch nicht den Namen hier. So, ich würde fast sagen, dass Benson Henderson bekannter ist. Benson Henderson bekannter, hat mehr den Look, auch wenn er jetzt auch nicht jetzt mit seinen Augen auch vor allen Dingen und so, als auch nicht unbedingt prädestiniert dafür ist. Aber ich finde Aldo, Skill hin oder her, er sieht ein bisschen, ja, ich glaube, der fuckt dich auch mal gerne ab, wenn du mal nachts über die Straße läufst und würde sich nicht gut machen auf dem Cover. Benson Henderson glaube ich schon, eben weil er auch relativ hohen Twitter-Buzz hat, weil er auch ein Nerd ist. Das ist gar nicht so ausführen, Chris. Nee, dann möchte ich das aber mal ein bisschen aus. Aber dann reicht es ja hinten raus wieder nicht und dann musst du wieder da Fußball gucken. Ja, also eben weil er auch so ein bisschen Internet-Buzz hat, weil er auch so ein Nerd ist, Benson Henderson, finde ich, da passt er ausgesprochen gut aufs Cover. Und zu guter Letzt, Ronda Rousey gegen Misha Tate. Braucht man nicht fragen, braucht man nicht drüber reden. Ja, sehe ich genauso. Misha Tate. Ronda Rousey. Gut. Bin mal gespannt, wer sich da dann am Ende durchsetzt. Macht wer fehlt dir? Wer fehlt dir außer Cain Velasquez? Wer fehlt mir außer Cain Velasquez? Das ist eine schwierige Nummer, wenn du mich das so fragst. Ich könnte natürlich jetzt mit so Leuten kommen. Melendez? Ja, zum Beispiel habe ich aber jetzt überhaupt nicht gemeint, sondern ich hätte jetzt noch so jemand wie Overeem, weil man den halt auch kennt. Mhm. Aber ja, gut, da ist natürlich die Carrie and Jeopardy. Ja, der hat auch überhaupt nichts abgeliefert. So. Also von daher schwierig, definitiv schwierig. Anderson Silva natürlich fehlt für mich. EA tut sich aber auch oder ist sehr gut damit beraten, aufs Cover jetzt nicht irgendwie ein Overeem oder auch Chase Sun zu packen, weil das einfach gute Fighter sind, aber auch eben eher größere Self-Promoter. Also tut da lieber Leute drauf, die Skill haben und auch ein bisschen Ausstrahlung, weil EA Sports hat ja nicht den besten Ruf, gilt ja immer noch in den USA als Firma, die die schlechtesten Arbeitsbedingungen hat und als unbeliebteste Firma der USA. Ist das so? Mhm, ja, da gibt es so ein Rating jedes Jahr und da sind sie wieder drauf. Auf Platz 1. Gibt's ja gar nicht. Mhm. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Dann in der vorletzten Ausgabe habe ich dir ja erzählt, dass... John Dodson hätte ich mir noch gut vorstellen können. Entschuldigung. Ja, dass Little Nog ausfällt. Ja. Und nicht gegen den guten Alexander Gustafsson in London antreten kann. Jetzt hat Gustafsson einen neuen Gegner und zwar aus meiner Sicht einen sehr interessanten, nämlich Jimmy Manuwa. Das war der Typ, der zuletzt jetzt auch in Manchester gekämpft hat und Jimmo besiegt hat. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, ja, den alten Idioten da. So. Das finde ich wirklich interessant. Was ist denn bei dir los da? Ja, es ist halt hier ein Social Buzz, was bei mir abgeht. immer um 19:42 Uhr. Aber das finde ich hochinteressant, dass sie diesen Kampf machen, denn der gute Minowa ist natürlich unbesiegt bislang. Ist also jetzt, sage ich mal, nicht der allerschlechteste, auch eigentlich von den Skills her gut dabei. Und das ist natürlich ein Risiko, denn die Gefahr besteht, dass Manuwa Gustafsson besiegt und Gustafsson dann praktisch erstmal raus ist aus der Geschichte mit John Jones. Aber was natürlich auch als Gefahr besteht, ist, dass Jimmy Manuwa, bevor er sozusagen richtig durchstartet, also bevor er in den USA so kämpfen kann, jetzt durch eine Niederlage, durch eine vielleicht deutliche Niederlage gegen Gustafsson, so ein bisschen sein Momentum verliert. Also ich finde den Kampf hochinteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich drauf. Emotionslosigkeit bei dir, Chris, oder? Absolut, völlig. Nee, interessiert mich nicht. Das finde ich aber schade. Das muss ich jetzt mal sagen. Das finde ich wirklich schade. Sergio Pettis ist der kleine Bruder von... Ja, der bessere Pettis, wie Anthony sagt. Von Anthony Pettis, genau. Wie er sagt, dessen Gegner Won Lee hat sich ja verletzt. Jetzt mittlerweile wurde bekannt gegeben, Will Campuzano wird ihn ersetzen. Es ist ja nur ein Facebook-Fight, also alles okay. Das Ganze ist für UFC 167 am 16.11. findet das Ganze statt. Ich gucke mal nebenbei, was Will Campuzano so zu bieten hat. Oh, immerhin die letzten 5 Kämpfe gewonnen. Allerdings insgesamt, ja, obwohl 13-4, kein schlechter Rekord, ist also doch ein etablierter Kämpfer. Bin ich mal gespannt. Kenne ich auch nicht, freue ich mich drauf. Ich freue mich immer auf Kämpfer, die ich nicht kenne. Also Pettis gegen Campuzano, ja, habe ich Bock drauf. Dann hast du dir die Primetime-Geschichte angeguckt, GSP gegen Hendricks, die 2 Ausgaben? Nein, die erste nur. Okay, das reicht mir eigentlich fast schon, denn ich bin da wirklich abgegangen auf GSP, wie selten. Allein diese Aussage, you need to be crazy in the head if you champion. Naja, es war jetzt eher so mexikanischer Dialekt. GSP ist gar kein Mexikaner. Nee, der ist Portugiese. Ah, deswegen sagt er auch immer so Sachen wie Zapata. Oh, nee, aber ich finde, das ist eine der geilsten Primetime-Ausgaben, die ich bislang je gesehen habe. Jedenfalls mit GSP. Alle beide. GSP, holy shit, also ich bin so gehypt auf diesen Kampf, das kannst du dir. Ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Unglaublich. Und ich bin voll auf GSPs Seite. Ich drehe völlig ab. Ich finde Johnny Hendricks Alte ein bisschen geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Aber das reicht nicht, dass ich sage, er darf GSP besiegen. Nein, ich bin absolut voll auf GSPs Seite. Ich leider auch. Ich bin so geil auf diesen Kampf. Ich kann es nicht, also das ist Wahnsinn. Wird er retired? Nee, ne? Ach Quatsch. Da muss man vielleicht nochmal was dazu sagen. Ich habe dir ja mal erzählt, dass sein Trainer gesagt hat, dass wenn er keinen Bock mehr hat, er aufhört. Nee. Daraufhin, Moment. Moment. Dass behandelt wird von der... Nee, das war das. Moment, jetzt pass auf. Das war das, was sein Trainer gesagt hat. Daraufhin, bleib ruhig, Junge, haben sich einige Journalisten offensichtlich animiert gefühlt, zwischen den Zeilen zu lesen. Und da sind davon ausgegangen, naja, also offensichtlich scheint GSP ja hier schon über ein Karriereende nachzudenken. Das könnte was für... Ah nee, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wie das andere zustande kam. Kurze Zeit später hat sich GSP dann in bislang eigentlich ungekannter Weise scharf gegenüber der UFC geäußert. Zu diversen Sachen. Ist ja mal, jetzt müssen wir nicht vertiefen. Und dann haben diese Journalisten praktisch zusammengesponnen, aha, sein Trainer behauptet, er könnte, wenn er keinen Bock mehr hat, aufhören. GSP macht jetzt hier einmal so ein bisschen die UFC rund. Das könnte vielleicht sein, dass er nach diesem Kampf retired. Aber das ist alles völlig haltlos entkräftet worden, auch von GSP und von seinem Trainer. GSP hat auch jetzt bei der letzten Primetime-Ausgabe nochmal gesagt, Leute, ich habe mir gerade einen neuen Octagon gekauft, damit ich unter Wettkampfbedingungen trainieren kann. Würde ich das machen, wenn ich nach diesem Kampf aufhöre? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, da ist überhaupt nichts dran. Aber, wie gesagt, Primetime... Ich habe mir einen neuen Octagon gekauft. Naja, klar, mache ich auch manchmal. Aber Primetime gilt es definitiv anzuschauen. Und hier sind wir wieder bei der Aktion 50. Denn auf facebook.com/mmaradio.de könnt ihr natürlich alle Primetime-Ausgaben, sind ja bislang nur zwei, nochmal angucken. Chris, hol das nach. Ist wirklich toll. Und ja, das werde ich nochmal. Ja, ob du Johnny Hendricks Alter auch mal gern poppen würdest. Ja. Gebe ich dann durch. Kann ich mich nicht entscheiden zwischen GSP und Johnny Hendricks Alter. Ich bin so, also GSP. Aber du kannst dich auch schon, wie ich, schon für einen Fighter zumindest entscheiden, oder? Ja, GSP, ich war nie so gehypt. Ich finde, es ist eine Maschine. Ich war nie so gehypt bezüglich GSP. Großartig. Naja, zum ersten Mal wird die UFC nach Südostasien gehen. Und zwar 2014, am 4.1. Treffen sich einige UFC-Fans in Singapur. Jedenfalls hoffen wir das mal. Zu UFC Fight Night 34. Der Main Event wird lauten, Chris, und jetzt wirst du wieder, also du, ich kann dich jetzt wahrscheinlich nicht halten, wenn ich diesen Kampf vorlese. Jake Ellenberger gegen Tarek Zafardin. Ist bei dir natürlich Pfeifen im Walde, oder wie heißt das? Eieiei. Ja, aber du hast Jake Ellenberger war doch der verloren hat gegen Carlos Condit, oder? Der hat auch mal gegen Carlos Condit verloren, aber du hast wahrscheinlich noch den Kampf gegen Rory McDonald im Hinterkopf, ja, oder? Mhm. Der relativ enttäuschend war. Was soll man dazu sagen? Also, lass es mal auf dich zukommen. Du hast es jetzt ja schon einmal damit erlebt, dass, oder schon häufiger eigentlich erlebt, dass diese Fight Nights dich dann doch begeistern können, auch wenn sie nicht, ja, das, sag ich mal, oder dich nicht heiß machen von den Ansetzungen her. Das ist, war ja jetzt auch bei Fight for the Troops war das ja genau. Der Fall. Und trotzdem hast du dann am Ende was Tolles bekommen. Deswegen, absolut, ja. Zafardin gegen Ellenberger könnte gut werden. Warten wir mal ab. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Was mir auch am Herzen liegt, ist UFC 20 Years Fighting for a Generation. Diese Dokumentation lief am Dienstagnacht auf Fox Sports One. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz großartige Geschichte. Also wer die Möglichkeit hat, sich diese Dokumentation nochmal anzugucken, 90 Minuten über, ja, im Endeffekt den Werdegang der UFC, fängt wirklich mit eins an. Es werden auch die damaligen Erfinder, sage ich mal, der UFC interviewt und so. Und es ist wirklich eine unfassbare Doku. Dana White hat darüber schon mal bei einer Pressekonferenz gesprochen und hat das wahnsinnig gehypt. Und da habe ich mir noch so gedacht, ja klar, so ist halt Dana White, aber jetzt habe ich mir die Doku angeguckt. Für jeden, der nur einen Hauch Interesse bei dieser oder in diese Sportart irgendwie hat, also der hat sich dafür interessiert, ja, der sollte sich diese Dokumentation angucken, weil es einfach großen Spaß macht, sich das vor allen Dingen diese... Was war die Grundidee von den Erfindern der UFC? Einfach ein Battleground zu erfinden, wo sich alle Kampfsportler messen können oder was? Ja, praktisch diese Frage zu klären, kann der beste Judoka den besten Karate-Typen besiegen? Oder ja, wer gewinnt wenn ein Weltklasse-Boxer auf einen Sumo-Ringer trifft. So, sag mal, ich habe ja ein paar ältere Pay-Per-Views gesehen und wie damals war das ja wirklich noch so, dass da welche mit Handschuhen gegen welche ohne gekämpft haben. Ja, das wird in dieser Dokumentation auch ganz schön erklärt. Das ging dann halt irgendwann los, dass sich diverse Staaten dafür ausgesprochen haben, diese Events nicht zu erlauben. Und wenn sie es erlauben, dann gab es bestimmte Auflagen. Und irgendwann, erst später ging es halt los, dass diese heute bekannten Handschuhe dann als Regel festgelegt wurden. Aber zu Beginn gab es da diesbezüglich keine Regel. Ich glaube, es gab sogar ganz am Anfang gar keine Handschuhe und dann gab es diese Nummer mit so einem Typen, der nur einen Boxhandschuh anhatte und sowas. Also das wird alles relativ schön in dieser Dokumentation erklärt. Deswegen lege ich die jedem ans Herz, sich UFC 20 Years Fighting for a Generation anzugucken. Das ist wirklich großartig. Ganz, ganz großes Kino. Kann man nicht anders sagen. 90 Minuten pure Unterhaltung. Nochmal ganz kurz was zu GSP, habe ich vorhin vergessen, wo ich über Primetime geredet habe. Der hat gestern Nacht seine WADA-Testergebnisse auf Twitter veröffentlicht. Okay. Es gibt ja immer wieder diese Spekulationen darüber, ob GSP nicht vielleicht sich doch irgendwas einwirft. Das wollte er ja sowieso entkräften und mit Johnny Hendricks bei WADA mit V einen Test machen. Darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen. Und seine Testergebnisse hat er jetzt abfotografiert und auf Twitter veröffentlicht. Und natürlich ist GSP rein wie ein 12-jähriges Mädchen. Warum sah eigentlich GSP, wenn du jetzt den gerade nochmal ansprichst, so gezeichnet bei der Primetime-Ausgabe? Ja, wahrscheinlich irgendwie beim Sparring mal einen auf die Nase gekriegt, würde ich mal sagen. Okay. Auge war auch ganz schön im Arsch, ne? Ja, auf jeden Fall wirkte irgendwie. Er auf mich in der ersten Ausgabe sehr anders. Ein bisschen, wie sagt man das? Er wirkte sehr entspannt. Ja, auf mich wirkte er unheimlich fokussiert und wie er sagt, besessen von seinem Ziel, Johnny Hendricks zu besiegen. Aber die Art und Weise, wie er immer geredet hat, das habe ich so noch nicht erlebt. Echt? Also das, ja, doch. Also, naja, ich habe halt auch schon extrem viele Interviews mittlerweile von ihm mal irgendwo gesehen. Vielleicht liegt es daran, dass es mir jetzt nicht so aufgefallen ist. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass er unheimlich fokussiert ist, aber ist eigentlich immer. Also von daher, lass mal das mal so stehen. Was auch noch ganz kurz erwähnenswert ist, ich weiß gar nicht, Chris, habe ich in der 15. Ausgabe kurz das Bellator-Thema angesprochen und nein. Alvarez Chandler. Okay. Ach, das hast du, ja. Ja, okay, jetzt sind die Zuschauerzahlen veröffentlicht worden. Wir werden Bellator in absehbarer Zeit hier nicht besprechen, aber dennoch muss man es, glaube ich, verkünden, dass Bellator einen neuen Einschaltrekord geschafft hat. Mhm. Und zwar haben sich 1,1 Millionen Zuschauer diesen Main Event Alvarez oder beziehungsweise die Bellator 106 Veranstaltung angeguckt mit dem Main Event Alvarez gegen Chandler 2. Das ist ein neuer Rekord. Der alte wurde am 17.01. diesen Jahres aufgestellt. Damals waren es 0,93 Millionen Zuschauer. Okay. Also das ist schon ein Achtungserfolg für Bellator. Das Problem, was sie natürlich haben, ist, dass sie nicht jede Woche so eine Nummer abliefern können und sich nie so ein richtiger Bass irgendwie da entwickeln kann. Das ist das große Problem für Bellator. Weil wenn wahrscheinlich wieder ein großes Talent irgendwie entsteht, dann wird er weggeholt oder wie? Auch nicht mal das, aber das ist halt schwierig. Du kannst ja nicht jede Woche Alvarez gegen Chandler machen und das sind so die zwei, die in der UFC mithalten könnten. Und dann gibt es halt viele, die so, ja, leck mir halt am Arsch, warum soll ich mir das angucken, dass die gegeneinander kämpfen? Also es ist halt unbedeutend so irgendwie. Schwierig. Also mit Bellator ist das schwierig. Und die haben einfach auch nicht die Akzeptanz so unter den MMA-Fans, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich kann es aber nicht begründen. Also ich persönlich kann es nicht begründen, weil ich mich mit dem Thema Bellator viel zu wenig... Hast du den Kampf gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe ihn bei mir hier vorgemerkt. Videorekorder. Und es ist halt so viel von der UFC jetzt zuletzt, dass das erstmal hinten anstehen musste. Wenn ich ihn geguckt, aber das kann man schon dazu sagen, also das ist definitiv ein Kampf, der in die Kategorie Fight of the Year mit einfließen wird. Oh. Naja, also der hat schon mächtig Wirbel erzeugt. Der erste ja auch und der zweite soll ähnlich gut jetzt gewesen sein. Also Wenn ich es gesehen habe, kann ich mal kurz darüber berichten. Einigen wir uns darauf. Ja. So, ihr merkt schon, wir hetzen. Es tut uns auch wirklich leid. Warum findest du? Ja, ich habe so viele Witze jetzt hier wirklich weggestrichen. Oh, zum Beispiel habe ich einen mit Jesus, aber den erzähle ich dann bei der 100. Ausgabe. Gut, dann kommen wir jetzt zur 32. Fight Night am Samstag. Ist ja heute. Ist es soweit. Da treffen sich ganz viele in Goiânia in Brasilien. Wer kennt's nicht? Der erste FC Goiânia ist da zum Beispiel ansässig. Mhm. Und außerdem treffen sich da Vitor Belfort und Dan Henderson. Und die wollen sich ordentlich auf die Rübe geben. Vitor Belfort ist der Mann, der in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt hat, da er plötzlich irgendwie begonnen hat, Leute spektakulär auszunocken. Ja, also es war halt so, dass Vitor Belfort lange Zeit so, ich kann nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe den nie jetzt auf diesem Level erlebt, wie er jetzt aktuell angetreten, was er jetzt aktuell gezeigt hat gegen Luke Rockhold und Michael Bisping. Er hat ja auch John Jones fast submitted in einem Titelkampf. Also der hat mich da schon beeindruckt. Allerdings ist es auch relativ schnell klar, warum das so ist, weil er sich dann doch so eine Testosterontherapie unterzieht und deswegen auch nicht ganz unumstritten ist. Deshalb auch nicht in Las Vegas kämpfen darf, weil er da einfach nicht die Freigabe bekommen würde. Und deshalb muss er meistens in Brasilien antreten. Jetzt trifft er auf Dan Henderson, der ist auch nicht ganz dem Testosteron abgeneigt. Da habe ich gleich eine Meldung, denn Belfort und Henderson geben beide zu für Fight Night 32 Testosteron praktisch. Wenigstens mit selben Mitteln zu bekämpfen. Ja, ob man das gut finden muss oder nicht, ich weiß es auch nicht, wie ich dazu stehen soll. Also es gibt ja manche Leute, die sagen, ja hier Tour de France, dann sollen wenigstens alle offen dopen. Ja, und nicht so eine Scheiße hintenrum machen, dann ist es okay. Aber mit dieser Testosteron-Geschichte, nee, da wäre ich irgendwie nicht warm. Geht für mich einfach nicht. Muss nicht sein. Aber dennoch treffen die beiden aufeinander. Die Frage ist, was hat das hier für Auswirkungen in dieser Kampf? Es ist, muss man erstmal sagen, ein Light-Heavyweight-Kampf. Ja, Vitor Belfort allerdings im Middleweight der Nummer 1 Herausforderer. Das sagt nicht ich, das sagt Dana White. Aber Dana White sagt auch, wenn Belfort den Kampf gegen Henderson verliert, dann ist auch ein mögliches Titelmatch natürlich dahin. Denn auch Dan Henderson, das ist ein bisschen komisch, wa? Denn auch Dan Henderson ist eigentlich ein Middleweight-Kandidat. Und Dana White sagt, ja, nur weil die keinen Bock haben auf einen Weightcut, heißt das noch lange nicht, dass dieser Kampf keine Auswirkungen aufs Middleweight hat. Mhm. Sprich, Vitor Belfort sollte, wenn er einen Titelkampf möchte, gegen Dan Henderson gewinnen. Wenn Dan Henderson noch eine Zukunft in der UFC haben möchte, würde ich ihm wiederum raten, dass er diesen Kampf gewinnt, weil Dan hat auch da gesagt, naja, also wenn er den nächsten Kampf verliert, dann könnte man doch schon mal darüber sprechen, ob das hier noch allzu viel Sinn macht. Also ich glaube nicht, dass sie den irgendwie vor die Tür setzen. Verloren gegen Rashad Evans und Lyoto Machida. Genau, und auch nicht gerade in spektakulären Kämpfen, muss man dazu sagen. Davor allerdings noch, oder 2011 noch, diesen wirklich unfassbaren Kampf gegen Maurice Shogun Rua abgeliefert. Also Chris, da kann ich dir auch nur noch mal nahelegen, diesen Kampf nachzuholen gegen Rua. Also das ist mit das Beste. Ja, den Kampf, guck dir den Kampf einfach an. Das ist Wahnsinn. Ab, ja. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen. Also, mir ist irgendwie sowas im Hinterkopf, dass das sein letzter Kampf ist, den er noch laut Contract hat. Und dass er praktisch nach diesem Fight gegen Belfort einen neuen Vertrag unterschreiben soll. Also, oder gerne würde, oder wie auch immer. Die Frage ist halt, so wie es sich anhört seitens Dana White, wird er ihm keinen neuen Vertrag geben wollen, wenn er diesen Kampf verliert. Allerdings kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass man so eine Legende vor die Tür setzt, einfach so ohne neuen. Ich weiß es nicht, ist ein bisschen schwierig, aber für mich liegt die Brisanz halt einfach wieder darin, was liefert Vitor Belfort ab? Kommt da wieder so ein unfassbarer High Kick oder so. Ich finde diesen Kampf irgendwie pervers von den Vorzeichen. Das stimmt natürlich. Weißt du, wirklich jetzt? Ja, da kommen dann zwei, die sind pumped und so. Was ist denn das für ein Quark, ey? So du dusselig. Du offene Türen ein. Ich habe dir das ja auch gesagt, ich habe da ein Riesenproblem mit dieser TRT-Scheiße. Wenn du nicht in der UFC oder wenn du halt einfach einen schlechten Testosteronwert hast, dann ist es halt dein Problem und Punkt. Ja, ich mag das auch nicht. Also, aber das ist natürlich trotzdem wieder wichtig, weil Vitor Belfort dann möglicherweise auf den Sieger Anderson Silva gegen Chris Weidman treffen wird. Und das ist natürlich dann schon interessant. Also, ja, stell dir doch mal vor, Anderson Silva ist nicht Champion, aber Vitor Belfort. Das ist doch paradox. Ja, es wäre absurd. Unter normalen Umständen würde Anderson den aber mal mit hinterm Rücken zusammengeknoteten Füßen besiegen. Das gilt es dann unter Beweis. Wenn der keine Power. Übrigens, also Fakt ist ja mal eins: Wenn es einen Titelkampf gibt, kannst du davon ausgehen, dass der in Las Vegas stattfindet. Und dann kann Herr Belfort. Ah, dann kann er sowieso nicht. Ja, das geht dann nicht. Und sollte er jemals Champion werden, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie den da die ganze Zeit in Brasilien kämpfen lassen, damit er weiterhin sein Zeug einwerfen wird. Also dann sehen wir relativ schnell, was jetzt hier Vitor Belfort wirklich in den letzten Jahren dazugelernt hat. Aber prinzipiell gebe ich dir natürlich recht. Aber ich habe Bock auf diesen Main Event. Es sind beides zwei unterhaltsame Kämpfer. Wenn Dan Henderson nur irgendwie noch 60% von dem in sich hat, was er mal am 19.11.2011 hatte, nämlich im Kampf gegen Shogun, und das am Samstag abliefert, dann erlebst du da einen großartigen Kampf. Mhm. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Belfort das Ding locker in die Tasche steckt. Denn Henderson ist, also der hat so viel Power in einem Schlag, dass du dir definitiv in die Hosen scheißen kannst, mal wenn du wieder Belfort jetzt bist. Also es wird interessant. Ich würde behaupten, Belfort gewinnt das Ding, aber ja, ich würde Dan Henderson wirklich jetzt nicht irgendwie als krassen Außenseiter sehen. Ja, vor allen Dingen hat er auch diesen Druck, ne, mit den zwei Niederlagen ins Rennen zu gehen und wahrscheinlich seine Career in Jeopardy. Entweder hat er den Druck oder er hat für sich eh entschieden, dass Schluss ist. Dann ist es auch wieder so eine Sache. Ich sehe übrigens gerade, Chris, muss ich hier ganz kurz noch reinquatschen. 41 den Kampf Jahre alt. Gegen Shogun, also Shogun gegen Dan Henderson, kannst du übrigens bei UFC.tv gucken. Schön. Also das solltest du nachholen. Der erste Bekannte von mir ist gerade im Südeingang schon weg verletzt. Der hat schon eine Platzwunde. Wegen was denn? Im Stadion. Der hat am Südeingang hat er eine Pulle abgekriegt. Vorm Südein. Also ach so, jetzt bist du. Ja. Also gestern war das. Habe ich nochmal meine History gelesen. Weißt du? Ja. Du meinst jetzt BTSV gegen Hannover war ja gestern. Okay, und da habe ich gerade nochmal gelesen. Da hat es einen schon erwischt. Aha. Sven, gute Besserung auf diesem Wege. Sven, mit Z. Ja. Ja. Belfort Henderson, wie gesagt, also ich habe Bock auf diesen Kampf, weil eben dort doch ein paar Fragen beantwortet werden könnten. Ja. Da kann überhaupt gar keine Frage beantwortet werden. Egal wer gewinnt und wer verliert. Doch. Das ist alles mit falschen Karten gespielt. Es wird die Frage beantwortet, im Endeffekt wird geklärt, sollte Belfort gewinnen, wissen wir jetzt schon, Belfort wird einen Titelkampf als nächstes bekommen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn Dan Henderson gewinnt, dann freue ich mich auch, dass dieser Vitor Belfort-Hype erstmal einen Riegel davor geschoben wurde. Ja. Also so oder so finde ich es wieder interessant. Mhm. Jetzt geht's eigentlich schon los. also Daniel Serafin kenne ich, ja, habe ich ein paar Mal bei Brasilien Cards gesehen mittlerweile. Hat seinen letzten Kampf verloren. Da fand ich ihn auch nicht besonders überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, der hat gegen Mendes hat er gewonnen, gegen CB Dolloway hat er verloren. Da fand ich ihn auch nicht so überzeugend. Und Cesar Ferreira? Chris, du lachst so dumm, du Arschloch. Hat auf jeden Fall 2012. Naja. Ich bin für Daniel. 2012. Ich bin für Daniel Serafin in diesem Kampf. Oh Gott. Ja, naja, aber es ist halt auch wieder so eine Geschichte, wo der ein oder andere mir nahegebracht wird. Definitiv. Du, guck mal, Chris. Bis vor 2 Wochen hast du nicht gewusst, wer Tim Kennedy ist. Jetzt weißt du, wer Tim Kennedy ist. Deswegen finde ich diese Events immer wieder interessant. Hab doch nichts gesagt. Doch, hast du. Arschloch. Rafael Cavalcante trifft auf Igor Buklaic. Igor Buklaic kenne ich. Ich kenne immer einen, kenne ich immer. Aber Igor Buklaic hat zuletzt wenig Glück gehabt. Ja. Aber jetzt auf einen Kasso Moskau so wieder aussieht. Ja, da arbeitet er auch. Hat gegen Ryan Jimmo verloren. Das ist die Niederlage deiner Karriere, muss man sagen. Dann hat er gegen Joey Beltran, gab es irgendwie so eine komische Decision. Pass auf, das war so. Ich glaube, dass Beltran später irgendwas, bla bla bla. Und gegen Vinny Magalhães hat er auch verloren. Der hat sich zuletzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Allerdings hat er Fabio Maldonado besiegt. Also, weißt du, es muss schon irgendwas da sein. Bei Igor Buklaic. Zuletzt sah es aber nicht so gut aus. Der gute Rafael Cavalcante hat auch schon mal in einem Octagon gekämpft. So, Glück. Hat allerdings zuletzt gegen Thiago Silva verloren. Ist unglaublich. Auch der Kampf gegen Mike Kyle wurde overturned im Nachhinein. Also was ist denn das denn für Jungs da, Menschenskinder? also gegen Thiago Silva zuletzt verloren. Das ist wirklich ein Kampf. Igor Buklaic, sage ich. Aber also wenn ich schon beim Co-Main-Event Probleme habe, irgendwas Vernünftiges dazu zu sagen, dann... Aber verstehst du denn meine Problematik? Das mögen ja super Jungs sein und ich werde ja auch mit Sicherheit auch überrascht bei dem einen oder anderen Fight. Aber es gibt wirklich keinen Fight. Belfort gegen Henderson, das ist ja wirklich ein 36-Jähriger gegen einen 43-Jährigen. Das ist aber interessant, es sind zwei Legenden, die beide, Chris. Die beide... Es sind zwei Legenden, Legends. Die beide mit unlauteren Mitteln hier an den Start gehen. Na und Triple H gegen Undertaker hast du dir auch angeguckt. Wenn es da einen Gewinner geben sollte. Du hast auch das einzige Vorzeichen ist für diesen Event. Na dann, gute Nacht, Johanna. Du hast dir auch Triple H gegen Undertaker angeguckt. Wo? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch einfach das Besondere, Chris. Dass wir noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Dass wir einfach dennoch uns am Samstag vor die Klotze spannen werden und uns diese Geschichte angucken werden, weil wir einfach Bock drauf haben, was zu erfahren über Brandon Fetch und Paulo Thiago. Ich versucht, Ihnen, Ricky, näher zu legen, dass es mit Sicherheit großartige Fights werden. Aber bitte gebt mir doch auch ein bisschen Fanservice. Aber sei doch froh, dass es bei so einer Fight Night passiert und nicht bei einem Pay-Per-View. Absolut, bin ich auch. Weißt du, das finde ich doch dann okay. Paulo Thiago. Das muss ich mal sagen, wenn Dana White jetzt stehen würde, würde ich sagen, dann gib uns doch gar nicht diese Schere zwischen zwei Events, die sportlich vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, sondern vom Bass her ziemlich weit auseinander sind, wie ich finde. Die Fight for the Troops und jetzt auch die 31. Fight Night oder was das hier ist, oder 32. Die sind von der Karte wirklich nicht gut. Und das sagt jetzt hier einer, der das erst seit 12 Monaten guckt. Dann mach doch einfach mal ein Event weniger. Nee. Da komme ich wieder mit meinem Argument, dass ich Tim Kennedy oder du von Tim Kennedy nichts gehört hättest bis gestern oder vorgestern, weil sonst würde der vielleicht auf einer Prelims-Card irgendwo rumstochern und du würdest dir das nicht angucken und jetzt kennst du ihn halt und er hat bei dir auch für ein gewisses Erlebnis gesorgt. So, und das sind ja auch andere, die das getan haben. Khabibov oder so. Also das sind ich rede doch nicht davon, dass die... Nein, aber was du ja sagst, ist, mach ein Event weniger und dadurch hättest du dann eine besser gefüllte Card. Aber genau, ein richtiges Main-Event. Ja, das Main... Chris, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass du noch nicht so lange guckst. Ich rede vom Fight for the Troops. Das war doch für mich kein Fight for the Troops mehr. Ja, aber da konnten sie nichts dafür, weil Machida ausgefallen ist. Ah, ja, okay. Und die Belfort-Henderson-Nummer ist halt einfach, das sind zwei Legenden, definitiv. Also das ist eine Nummer, die kannst du bringen. Also das ist jetzt wirklich nicht besonders diskussionswürdig, finde ich. Aber wenn du jetzt sagst, dass die Card, wenn das Co-Main-Event schon so ist, dass du schon mit dir ringst und bei Wikipedia schon in Action bist, das kann ich aber gar nicht bei Wikipedia in Action sein. Ja, dann bist du halt bei fnuffels.com. Nee, pass auf, für mich ist das okay. Es ist ein Brasilien-Event, wo grundsätzlich alle, die schon mal Boxhandschuhe... Ob Rio Ayanina nah in Brasilien ist, das muss man mir auch erst nochmal beweisen. Nee, dass irgendwelche Leute, die Boxhandschuhe mal anhatten oder Jiu-Jitsu trainiert haben, dass die dann bei diesem UFC-Event eingesetzt werden. Das ist immer so bei Brasilien-Events. Aber in der Regel sind die Events unterhaltsam. Und das ist das, was ich ja will. Das ist ja auch das, was Dana White immer sagt und was ich so unterschreiben kann. Sie wollen, die UFC will, wenn wir uns da 3 Stunden vor die Glotze setzen, dass wir danach sagen, hey, die 3 Stunden haben sich gelohnt. Und genau das passiert ja unter anderem auch nach der Fight Night. Du guckst dir die Fight Night, nicht die Fight Night, die Ultimate, wie hieß die Geschichte? Fight for the Troops Card. Die liest du und denkst, naja, aber du guckst sie dir an und dann siehst du sie und sagst, hey, das war geil. Und aus diesem Grund guckst du dir auch die Fight Night 32 an, weil du weißt, in der Regel delivered die UFC. Ja, absolut. Ja. Und dann ist es doch in Ordnung. Das ist doch geil, dass du danach sagen kannst, na, aber jetzt weiß ich halt eben, wer hier Ferreira ist, was der kann, was der macht, wo denn seine Stärken und Schwächen sind. Keine Ahnung, hast du gesehen, wie geil der den Serafian aus gekontert hat und dann, was weiß ich, für einen Punch da gelandet hat oder ihn zermittelt hat oder so. Darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe wiederum. Und das verfestigt sich bei uns dann auch und beim nächsten Mal ist das ein Typ, da sagst du vielleicht auch noch, wer? Ach, genau, stimmt, der hat ja, weißt du? Das wird ja auch so sein. So, deswegen finde ich die Berechtigung definitiv vorhanden oder gegeben, dass man solche Events bringt. Und du darfst eins nicht unterschätzen, es sind Leute dabei, für die sich die Brasilianer extrem interessieren. Vitor Belfort ist eine Riesennummer da. Serafian ist eine Riesennummer da. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Kämpfer, nämlich Ronnie Jason, der auch eine Riesennummer in Brasilien ist. Das darf man einfach nicht in Abrede stellen. Das sind Leute, die in Brasilien einfach dann vielleicht noch ein stärkeres Standing haben, als wie bei Chris in Hannover. Du sprichst es an. Wie bei Chris in Hannover. Ja. 15 Minuten geht's los, Ricky. Es tut mir leid, aber wir müssen jetzt wirklich ein bisschen aufs Tübchen drücken. Siehste? Paulo Thiago trifft auf Brandon Thatch. Brandon Thatch habe ich sogar schon mal gesehen und finde ich gut. Gegen Justin Edwards. Und das war wirklich eine gute Geschichte von ihm. Und der gute Paulo Thiago ist jetzt auch kein ganz unbekannter Kämpfer. Habe ich auch schon mal gesehen und ist auch gar nicht so lange her. Nämlich im Mai gegen Michael, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, also ich hoffe hier auf Brandon Thatch, dass der weiterhin mich so beeindruckt wie in seinem letzten Kampf. So. Dann Santiago. Ich bin auf Brandon Thatch übrigens. Das ist das Einzige, zu dem ich was sagen kann. Okay. Gott sei Dank. Santiago Ponzinibbio gegen Ryan LaFlair. Ah, oh, schöner Name. Schöner Name. Unbesiegt Ryan LaFlair. Santiago, nenne ich ihn jetzt einfach, Gente Boa, mit erst einer Niederlage, 18 Siege, ist eine Ansage. Ich gucke mal gerade, ob ich einen der beiden schon mal irgendwann zufällig gesehen habe. Nein, habe ich nicht. Also deswegen kann ich zu den beiden nichts sagen. Ist natürlich wieder eine interessante Nummer. Ich tippe einfach mal auf Ryan, weil ich mich freuen würde, wenn der unbesiegt bleibt, auf Ryan LaFlair. Jetzt kommen wir zu Ronnie Jason. Das ist der Typ, der immer mit so einer Jason-Maske zum Octagon latscht. Jason Voorhees. Mhm. Und hast du den schon mal gesehen mit deiner Jason-Maske? Nein. Dann war er immer bei den Prelims. Siehst du, jetzt wirst du ihn auch mal kennenlernen. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn da einer mit so einer Maske reinlatscht. Die Halle dreht durch. Und bislang hat er auch einen guten Rekord in der UFC. Und wir hoffen einfach mal, dass er den weiterhalten kann. Gegen Jeremy Stephens. Den könntest du aber schon mal gesehen haben, Chris. Lass mich mal auf seinen Fight. Auch nicht. Ich weiß nicht. Cerrone verloren, gegen Anthony Pettis verloren. Also, den könntest du nicht deswegen mal gesehen haben, weil er so gut ist, sondern eher, weil er halt gegen Leute verloren hat, die man kennt. Gut, sei es drum. Sehr unkonfident. Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt jemand, der in den nächsten 12, 13 Monaten mal einen Titelkampf bekommen wird, aber man kann ihn kennen. Tippe ich auf Ronnie Jason und würde mich auch freuen, wenn der gewinnt. Godofredo Peppy gegen Sam Cecilia. Sam Cecilia, den kenne ich. Der war bei Ultimate Fighter mit dabei, 15. Und ist ein guter Freund von Michael Chiesa. Der hat mich damals bei Ultimate Fighter richtig begeistert, Sam Cecilia. Und dann wiederum mich wahnsinnig enttäuscht in seiner weiteren UFC-Karriere. Hat bislang da wirklich, außer den Kampf gegen Cristiano Marcello, den hat er gewonnen, aber sonst hat er wirklich nichts gerissen. Jetzt trifft er auf diesen Peppy, den kenne ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Guck gerade mal nebenbei, der hat auch schon mal gekämpft. Ach, der hat gegen Ronnie Jason das Ultimate Fighter Brasil-Finale verloren, wenn ich das jetzt richtig deute. Ich würde mich freuen, wenn Sam Cecilia mal gewinnt. So, deswegen bin ich für den. Thiago Perpetu gegen Omari Akhamedov. Akhamedov unbesiegt, sagt mir auch was. Einer von diesen starken neuen Russen, ne? Gucke ich gerade nach, ob ich den schon mal... Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Aber die Russen haben einige im Rennen. Er klingt so, als ob man sich für ihn fürchten müsste, das stimmt. Und Perpetu sieht jedenfalls aus, als ob man sich für ihn fürchten sollte. Ich habe beide nicht gesehen, keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Freue ich mich aus diesem Grund schon wieder drauf. Thiago Tavares gegen Justin Salas. Auch hier im ersten Moment macht es nicht Klick. Ach, der hat gegen Nurmagomedov verloren. Der Herr Tavares. Ja, ist aber auch alles, was ich von ihm weiß. Und Justin Salas, nee, macht's auch nicht Klick. Gegen Aaron Riley gewonnen, Tim Means verloren. Kann ich auch nichts dazu sagen. Das ist eine sehr unergiebige Antwort in diesem Fall. Aber was soll ich machen? Darren Cruikshank, der ist wiederum bekannt, trifft auf Adriano Martins. Cruikshank. Kenn ich auch irgendwo her. Ja, hat schon häufiger jetzt in der UFC gekämpft. Ist auch einer von Ultimate Fighter. Hat zuletzt gegen Eve Edwards gewonnen. Ich glaube, der Kampf kam sogar im... Also entweder kam er in der Main Card oder wurde da wiederholt. Hat allerdings gegen McAdessy verloren. Hat auch gegen seinen ersten Gegner in der UFC, Henry Martinez, verloren. Nee, der hat er gewonnen, so rum ist es. Aber Adriano Martins ist in der UFC bislang noch nicht aufgetreten, aber den kenne ich daher, weil sein Name, der Name, nee, Moment mal. Er ist halt trotzdem schon bekannt, so kann man sagen. Sein Name eilt ihm voraus, so ist es doch richtig, genau. Also daher kenne ich ihn und ich tippe auch, dass er gewinnt, also das sehe ich eigentlich relativ wenig. Weil man da schon mal was von mitbekommen hat von dem Typen, ne? Ja, also man hört halt viel Gutes über ihn, so, ja, Punkt. Aber ich kann es nicht irgendwie untermauern mit gesehenen Kämpfen. Ich mag das überhaupt nicht, wie ich hier durchrammeln muss. Wieso denn nicht? José María, no chance, José María trifft auf Dustin Ortiz. Dustin Ortiz hat in der UFC bislang nicht gekämpft, hat zweimal gewonnen bei Strikeforce. José María hat gegen John Lineker verloren. Ach, im August, da kann ich mich dran erinnern. Und der war gar nicht so schlecht, dieser gute José María, deswegen tippe ich auf ihn. Auf ihn. Das ist mein Tipp. Den fand ich gar nicht so schlecht gegen John Lineker. Dann haben wir diese Card durchgerammelt, Chris. Das ist wirklich so schlimm, eben weil es jetzt viele Namen dabei waren, zu denen man auch gar nicht so viele Background oder... Ich fand das jetzt nicht schön, so, wenn ich das so durchjodeln muss. Nee. Aber es ist ja auch eine Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation. Und es wird ja auch nicht weiter wieder vorkommen, dass wir da so ein Durchrushen. Wir werden es nie wieder machen, Chris. Du sagst es. Wir werden das nie wieder machen. Nächstes Jahr, wenn es das Rückspiel gibt. Das Rückspiel? Ach so, bei deiner Mannschaft. Das liegt ja nur an dem Spiel, dass wir jetzt ein bisschen durchweichen. Ansonsten könnten wir jetzt noch bis 5 Uhr morgens das machen. Ja, ja, ist schon recht. Bin trotzdem enttäuscht. Aber ich kann es verstehen, Aber enttäuscht darf ich doch dennoch sein, Chris. Das darfst du wirklich sein. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass auch der eine oder andere Hörer enttäuscht ist. Ja, aber es tut mir leid. Das bringt nichts. Enttäuschungen kann man nicht einfach durch es tut mir leid wegmachen. Ricky, mach deine Plugs. Chris, ich lass dich gehen. Wir machen keine Plugs. Alle wissen, wo sie hin müssen. Und die es nicht wissen, die wollen es wahrscheinlich nicht wissen. Nächste Woche gibt es dann eine wirklich entspannte Recap-Ausgabe von Fight Night 32. Mhm. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich nehme dich doch nur hops hier. Du. Das ist aber schön. Ha, da muss ich mal richtig durchatmen. Naja, aber jetzt husch in die Arena und ich kann dir noch sagen, nee, ich sag dir nicht, was ich getippt habe. Hast du denn was getippt, ja? Ich habe jetzt hier nebenbei, ist kein Scheiß jetzt, die komplette Rückrunde getippt. Super. Nebenbei die komplette Rückrunde, weil das geht mir jetzt, ich wollte diesen ersten Spieltag jetzt, also ich, kann ich jetzt nicht ausführen, weil es würde zu lange dauern, aber diesen ersten Spieltag, den ich jetzt wieder tippen muss. Bei mir ist es der 18. Den wollte ich jetzt so richtig tippen mit, ach, wir hatten da mal gewonnen und wir hatten da mal gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, fick dich. Und habe irgendwelche Ergebnisse, die ich für richtig erachte, bis zum Ende der Rückrunde eingegeben. Ich habe tatsächlich auch schon die komplette Hinrunde getippt und zwar mit einem Algorithmus. Ich habe alle Spiele 2-1 getippt, aber bei Dortmund und Bayern habe ich immer 3-1 getippt. Jetzt wisst ihr auch meine ganzen Ergebnisse. Ich habe alle Spiele 2-1 getippt, jetzt wisst ihr auch meine ganzen Ergebnisse. Chris, viel Spaß und ich wünsche dir viel Erfolg. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüssi.